Announcing the release of the best library people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Auslandsdienst hier im Juli, am 9. Juli. Wir freuen uns, dass ihr heute zuhört bei einer speziellen Sendung, da wir einige Planänderungen hatten. Da Universitätsprofessor Dr. Stefan Kahner, mit dem wir ein Interview geplant hatten, leider kurzfristig erkrankt ist. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, jetzt eine Sondersendung zu machen und dieses spannende Interview mit ihm im Herbst nachzuholen. Heute stehen hier bei Radio Auslandsdienst 3 verschiedene Persönlichkeiten im Mittelpunkt, die das Landesreferat Steiermark repräsentieren. Und zwar habe ich hier heute zu Gast Andro Offenheimer und Stefan Käfer, die beide im Mittwochskonferenzteam tätig sind, sowie Sven Opreschnik, der Übersetzungsreferat tätig ist. Was ist denn Mittwochskonferenz? Was tut man dort? Welche Aufgaben erwarten einen? Und was ist das Haus der Verantwortung? Darüber werden wir heute in der Sendung reden, ebenso mit Sven Opreschnik über die Arbeit des Übersetzers. Herzlich willkommen bei Radio Auslandsdienst, alle, die jetzt noch eingeschaltet haben. Unser Thema heute ist das Landesreferat Steiermark. Wir stellen 3 verschiedene Persönlichkeiten vor, die bei uns im Verein tätig sind. Das heißt, heute sehen wir mal die Seite, die vor dem eigentlichen Auslandsdienst abläuft. Das heißt, was passiert eigentlich, bevor man ins Ausland geht? Welche Aufgaben erwarten einen? Was macht man so? Welche Tätigkeiten gibt es? Wir haben hier 3 Mitarbeiter des Landesreferats Steiermark heute zu Gast. Und zwar ist das jetzt, wie bereits früher angekündigt, Andro Offenheimer. Er wird 2016 nach New York gehen. Dann haben wir hier noch Stefan Käfer. Er wird nächstes Monat seinen Auslandsdienst antreten in Guatemala, der Casa Hoga. Und dann haben wir hier noch Sven Opreschnik. Er ist im Übersetzungsreferat tätig. Die anderen beiden sind beim Mittwochsteam. Und Sven Opreschnik wird dann nach Sarajevo und nach Istanbul gehen. Und wie es zu dieser interessanten Kombination kommt, über das werden wir dann noch sprechen. Jetzt möchte ich einmal beginnen, und zwar mit der Frage, wieso macht ihr überhaupt Auslandsdienst? Wie seid ihr darauf gekommen und was ist eure Motivation, dieses ganze Projekt hier durchzuziehen? Also ich darf mich kurz vorstellen, bin Andro Offenheimer und freue mich, dass ich heute da sein darf. Für mich war eigentlich immer die Frage, wie werde ich meinen Zivildienst leisten. Also für mich war mal von ganz am Anfang klar, es wird kein Heerdienst werden. Und dann war natürlich die Frage, wie kann ich meinen Zivildienst bestmöglich nutzen. Einerseits für mich, aber auch andererseits jetzt, um eben etwas der Gesellschaft zurückzugeben. Und dann habe ich mich eben erkundigt, was es noch für Formen gibt des Zivildienstes oder des Zivildienstesersatz und bin dann ziemlich schnell einmal auf den Auslandsdienst gestoßen und auf unseren Verein, den österreichischen Auslandsdienst, und habe mich dann genauer erkundigt über die Stellen. Und dann, da ich auch sehr geschichtlich und politisch interessiert bin, war für mich eigentlich immer ein Gedenkdienst sehr naheliegend. Und nachdem ich mich genauer darüber informiert habe, ist mir das immer interessanter vorgekommen, das Projekt, und habe mich dann eben entschieden, dass ich ins Ausland gehen will. Und Stefan, was ist deine Motivation, Auslandsdienst zu leisten? Also nach der Matura wollte ich sowieso ein soziales Jahr in einem Entwicklungsland leisten. Dann habe ich mich im Internet informiert über die Möglichkeiten und bin auf den österreichischen Auslandsdienst gestoßen und habe entdeckt, dass sich das mit dem Zivildienst vereinbaren lässt und dass man anstelle eines Zivildienstes auch ein Jahr im Ausland verbringen kann. Wie bist du genau auf Guatemala gekommen? Ich habe mir die Stellenanzeigen auf der Homepage angesehen, und da ich unbedingt nach Lateinamerika wollte, vor allem wegen der Sprache, da ich seit 5 Jahren Spanisch lerne in der Schule, das Land und die Kultur von Guatemala hat mich fasziniert, und ich wollte hauptsächlich an eine Einsatzstelle, wo ich mit Kindern arbeite. Und die Casa Hoga hat komplett meinen Vorstellungen entsprochen, und daher habe ich mich entschlossen, an die Casa Hoga zu gehen. Und Sven, gleiche Frage an dich, wieso Auslandsdienst? Ja, ich wollte zuerst eigentlich auch ein freiwilliges soziales Jahr machen, dann ist leider die Volksbefragung gekommen und hat mir da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich habe mir erwartet, dass die Wehrpflicht abgeschafft wird. So positiv war ich gestimmt, aber dann war es dann doch nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich meine Wehrpflicht für mich wertvollsten umsetzen? Und es war in dem Fall der Auslandsdienst, weil Ich habe schon öfters davon gelesen, aber ich wusste es erst nicht, kann man sowas überhaupt machen, aber dann bin ich wieder durch einen Zeitungsartikel zufällig darauf gestoßen. Nachdem wir nun erfahren haben, wie unsere drei heutigen Gäste zum Auslandsdienst gekommen sind, geht es jetzt weiter und zwar mit dem nächsten Thema. Und zwar gehen wir zu den Mittwochskonferenzen. Oft waren sie schon ein fixer Bestandteil unserer Sendung. Das heißt, in unserem Standardblock Auslandsdienst, wo wir unseren Verein präsentieren, kamen diese Mittwochskonferenzen oft schon vor. Doch was sind diese Mittwochskonferenzen eigentlich? Wie läuft das Ganze ab? Das Ganze wird uns jetzt erzählen Andro Offenheimer und Stefan Käfer, beide Mitglieder des Mittwochskonferenzteams, die diese Sendungen immer vorbereiten. Also die Mittwochskonferenz ist eigentlich eine weltweite Konferenz, wo sich die ganzen Neuinteressenten und die zukünftigen Kandidaten, aber auch die derzeitigen Auslandsdiener treffen. Und da wird dann immer ein Gast eingeladen. Da haben wir wirklich, man kann sagen, aus allen verschiedenen Sparten Gäste. Es sind viele Journalisten, Politiker, aber auch sehr viele Freiwillige oder Aktivisten bei uns zu Gast. Und da haben wir die Möglichkeit, im Zuge unserer Vorbereitung auf unseren Auslandsdienst eben eine Stunde lang mit denen zu reden, denen Fragen zu stellen. Und das ist eben ein gewisser Reifungsprozess, der uns einerseits eben lehrt, wie man mit so wichtigen Persönlichkeiten umgeht. Und andererseits aber auch ein großer Aspekt ist natürlich die inhaltliche Vorbereitung, weil es natürlich nicht nebensächlich ist, was sie uns zu erzählen haben und sehr interessant ist. Hast du ein paar Facts zu den Mittwochskonferenzen? Also das ganze Projekt entstand im Jahr 2009. Da gab es die erste Mittwochskonferenz und ist seitdem immer wöchentlich durchgezogen worden bis zum Jahr 2015. Anfang 2015 findet sie nur zweiwöchig statt. Und unsere Gäste kommen aus ganz verschiedenen Ländern. Wir haben insgesamt Gäste aus 26 verschiedenen Ländern, was schon eine beträchtliche Anzahl ist. Wow. Und natürlich ist der Großteil der Gäste aus Österreich oder aus Deutschland, aber wir haben auch sehr viele aus der USA, aus der Türkei oder aus Ungarn, waren einige dabei. Und Zeitzeugen hatten wir in dieser ganzen Periode seit 2009 schon 5, was eine beträchtliche Anzahl meiner Meinung nach ist, weil man muss sich vorstellen, dass für eine Person, die schon fortgeschrittenes Alters ist, die sich dann vor den Computer setzt und über ein Konferenzprogramm mit 50 bis 60 Auslandsdienern oder zukünftigen Auslandsdienern redet, dass das schon ein Überwindungsprozess ist, wenn man es nicht gewohnt ist, über die virtuelle Welt quasi zu kommunizieren und nicht face-to-face mit denen zu sitzen. Und wie wird das, ein guter Punkt, wie wird das realisiert technisch? Stefan, magst du uns dazu etwas erzählen? Wie wird technisch die gesamte Mittwochskonferenz realisiert? Also die Mittwochskonferenz läuft über ein läuft online über ein Konferenzprogramm, das heißt Adobe Connect. Da kann man sich ohne anzumelden über das Internet einloggen und dann problemlos an der Mittwochskonferenz teilnehmen. Läuft ähnlich wie Skype, aber man braucht eben keinen Account und kann jederzeit von überall aus daran teilnehmen. Nächste Frage. Was genau ist eigentlich eure Arbeit jetzt konkret? Was macht das Mittwochskonferenzteam? Also einerseits gibt es die Konferenzen, aber das ist nur die halbe Teil der Arbeit. Wir haben auch im Vorhinein vor der Konferenz zu jedem Gast ein sogenanntes Infomail, wo wir allen unseren Kandidaten und Auslandsdienern so ein bisschen einen Input geben wollen über die Gäste. Das ist ein großer Teil unserer Aufgabe, indem wir eben das vorbereiten und Links raussuchen, Videos raussuchen. Teilweise bekommen wir auch schon von den Gästen was zugesendet. Und dann natürlich machen wir immer mit dem Gast einen kurzen Techniktest, damit wirklich am Tag der Konferenz dann alles gut hinhaut. Und der dritte Teil ist natürlich dann die Leitung der Konferenz. Sprich, wir haben vor der Stunde, mit der wir mit dem Gast reden, von 20 bis 21 Uhr, so eine kleine Vorbereitungsrunde, wo die Fragen noch einmal durchgegangen werden und noch einmal spezifisch genau eingeteilt werden. Und dann nach 21 Uhr gibt es noch eine halbe Stunde Nachbesprechung sozusagen, wo noch einmal so ein kleines Feedback über den Gast geben wird, wo noch einmal kurz drüber geredet haben und auch kleine vereinsinterne Sachen geklärt werden können. Interessant, was diese Mittwochskonferenzen sind. Das heißt, die dienen auch dem im Verein selbst auch als Kommunikationsebene, Plattform. Das kann man eindeutig sagen, ja. Gehen wir nun weiter, und zwar, wie seid ihr genau darauf gekommen, genau diese Arbeit zu machen? Wie seid ihr genau dazu gekommen, Mittwochskonferenz-Team-Mitglied zu werden? Also einerseits hat mich natürlich gereizt, mit vielen Bekannten, aber auch sehr hochrangigen Politikern zu reden und einen direkten Bezug zu denen haben, weil man meiner Meinung nach davon sehr viel lernen kann und das auch sehr viel für mein berufliches Leben vielleicht mir bringen kann, mit dem Umgang mit solchen Menschen oder wichtigen Persönlichkeiten. Und man bekommt auch eine sehr gute inhaltliche Vorbereitung, weil man eben durch alle verschiedenen Themen aufgeklärt wird. Und nicht nur speziell auf meiner Stelle ist ein Gedenkdienst. Das heißt, beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Holocaust. Ich konnte dadurch auch sehr viel vom Sozialdienst oder auch ein bisschen vom Friedensdienst einen Input bekommen und auch dort so ein bisschen reinschnuppern. Das heißt, man kriegt eine Rundum-Berichterstattung vom Verein sozusagen, die man mitkriegt. Genau. Und eine Abschlussfrage an euch noch, und zwar, was waren eure besten Gäste, was waren die, die für euch am spannendsten waren und für euch am interessantesten? Also man muss grundsätzlich sagen, dass jeder Gast sehr interessant ist und man von jedem Gast wirklich viel lernen kann. Aber natürlich habe ich auch persönlich 5 Gäste ungefähr, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Das ist als erstes einmal der Nationalratsabgeordnete Julian Schmidt. Der war vor kurzem in unserer Konferenz und es ist wirklich ein sehr cooler und lässiger Typ, vor allem weil er sich im Nationalrat sehr für die Anliegen der Jungen einsetzt und es war sehr interessant, mit ihm zu reden. Ein zweiter Gast oder ein weiterer Gast, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war die Frau Adelheid Kastner. Sie ist eine Psychiaterin und hat sich vor allem durch ihr Gerichtsgutachten einen Namen gemacht. Und im Speziellen, was uns vielleicht allen bekannt ist, sie hat das Gerichtsgutachten so im Thema Fritzl, im Fall Fritzl, gemacht. Und dadurch haben wir hauptsächlich, darum ist in der Konferenz gegangen. Als weiteres ist auf jeden Fall die Jennifer Tege zu nennen. Ist eine junge Schriftstellerin, die irgendwie bei Mitte 30 ist, wenn ich mich recht erinnere, die mit circa 20 Jahren herausgefunden hat, dass ihr Großvater Amon Göth war. Amon Göth war der Kommandant des Konzentrationslagers Blasow bei Krakau. Und im Zuge dessen hat sie dann das Buch geschrieben, Amon, mein Großvater, hätte mich erschossen. Noch ein weiterer Gast war der Werner Bothe. Er ist Regisseur und Autor. Viele von euch kennen vielleicht seine Dokumentarfilme, wie zum Beispiel Plastic Planet oder Population Boom. Danke, Andro. Nachdem wir nun besser Bescheid wissen, was Mittwochskonferenzen sind und über die spannenden Aufgaben unterhalten haben mit dem Mittwochskonferenzteam. Radio Auslandsdienst, heute haben wir 3 Gäste bei uns, die das Landesreferat Steiermark präsentieren. Wir haben bereits gesprochen über die Mittwochskonferenz, was ist die Mittwochskonferenz und was sind so die Aufgaben, die das Mittwochskonferenzteam so zu erledigen hat. Jetzt gehen wir weiter und zwar werden wir jetzt sprechen über das Haus der Verantwortung, ein weiteres engagiertes Projekt des Vereins Auslandsdienstes. Und dann sprechen wir auch noch mit Sven Opreschnik über das Übersetzungsreferat. Ein weiteres großes Projekt des Vereins Auslandsdienstes ist das Haus der Verantwortung, das sich hoffentlich bald in Braunau am Inn befinden wird, im Geburtshaus von Hitler. Was es genau damit auf sich hat, was ist das Haus der Verantwortung und was macht man im Haus der Verantwortungsteam? Das Haus der Verantwortung, das Projekt wurde eingeleitet von unserem Gründer des Vereins, von Andreas Meislinger. Dieses Projekt soll im Geburtshaus von Adolf Hitler umgesetzt werden, da dieses Haus schon seit 4 Jahren leer steht und vom Innenministerium eine erhebliche Summe an Miete monatlich gezahlt wird. Und wir als HRB-Team unterstützen die Vision der Realisierung eines internationalen Gedenk- und Friedensprojektes. Das Haus soll zukünftigen und ehemaligen Gedenkdienern, Friedensdienern und Sozialdienern die Möglichkeit bieten, zusammenzuarbeiten. Das Haus teilt sich in 3 Stockwerke auf und auch in 3 Themen. Man beschäftigt sich mit der Vergangenheit, der wir gedenken sollen und aus der wir richtige Schlüsse ziehen sollen, der Gegenwart, in der wir gemeinsam an einer friedlicheren Welt arbeiten möchten und der Zukunft, die wir besser gestalten wollen. Und ich bin gemeinsam mit 2 weiteren Kollegen für unsere Facebook-Seite zuständig. Wir posten jeden Tag eine Unterstützungserklärung. Diese Unterstützungserklärungen kommen auch oft von sehr berühmten Persönlichkeiten. Vor kurzem, fällt mir ein, haben wir zum Beispiel Markus Rogan gepostet. Und ich persönlich finde es sehr wichtig, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, ja, dafür Verantwortung zu übernehmen und diese Fehler auch in der Zukunft zu vermeiden. Und wenn ihr euch mehr für dieses Thema interessiert, dann können wir euch bereits jetzt darauf hinweisen, dass im Herbst geplant ist, eine volle Stunde über das Haus der Verantwortung zu sprechen. Wir werden die Frage stellen, was ist das Ganze, wir werden das Projekt genau analysieren. Das Ganze in der 2. Staffel, diese beginnt ab September, hier auf Radio Helsinki natürlich. Jetzt werfen wir einen Blick zurück, und zwar einen Blick zurück in eine der vergangenen Sendungen, und zwar die Sendung im Mai. Im Mai hatten wir hier bei uns zu Gast Daniel Heim. Er hat seinen Auslandsdienst in Polen absolviert, in Oswiecim, in Auschwitz, und ist auch einer der tatkräftigen Unterstützer des Haus der Verantwortung. Mit ihm haben wir einerseits über Polen gesprochen, über die Arbeit dort, aber auch über das Leben in Polen. Leider ist da ein kleiner Fehler unterlaufen und wir haben eine Infobox, die wir ja sonst immer haben, über jedes Land mit den Facts, mit einem kurzen Überblick über die geschichtlichen Facts, haben wir hier vergessen zu senden. Das wollen wir jetzt nachholen. Hier kommt die Infobox Polen. Jetzt gibt es die Facts über die Geschichte Polens im 20. Jahrhundert. Infobox Polen. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges kam es zur Gründung der Zweiten Polnischen Republik. Polen war nun selbstständig, aber weder Staatsform noch Grenzen waren festgelegt. Es kam zu einer Reihe von Aufständen, Militäroffensiven und zum Sowjetisch-Polnischen Krieg, im Verlaufe derer die Grenzen der Zweiten Republik festgelegt wurden. Polen war infolge der umstrittenen Grenzziehungen mit allen Nachbarn mit Ausnahme Rumäniens und Lettlands verfeindet. Die UdSSR und das nationalsozialistische Deutschland nutzten die Nichtangriffsverträge mit Polen von 1932 und 1934 nur als Atempause auf dem Weg zur Revision der Versailler Friedensordnung. Gleichzeitig drängte der deutsche Diktator Adolf Hitler nach dem Anschluss Österreichs und der Zerstückelung der Tschechoslowakei nunmehr auf eine Regelung der Danzig- und Korridorfrage zugunsten Deutschlands als Ausgangspunkt für eine Politik, die Polen zu einem Vasallenstaat des Dritten Reichs degradieren sollte. Die Zurückweisung einer sogenannten globalen Lösung und die britische Garantieerklärung für die nationale Integrität Polens am 31. März 1939 nahm Hitler zum Anlass, im April den Befehl zur Vorbereitung eines Angriffskrieges zu geben und am 28. April den Nichtangriffspakt aufzukündigen. Ein am 23. August unterzeichneter deutsch-sowjetischer Nichtangriffsvertrag, der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt, sah in einem geheimen Zusatzprotokoll die Aufteilung Polens zwischen dem Dritten Reich und der Sowjetunion vor. Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 löste Hitler den Zweiten Weltkrieg aus. Nach dem schnellen Vorstoß der deutschen Truppen und dem Einfall der Roten Armee in Ostpolen am 17. September kapitulierten die letzten polnischen Verbände am 5. Oktober 1939. Die NS-Politik hatte sich zum Ziel gesetzt, die eingegliederten Gebiete innerhalb eines Jahrzehnts in völlig deutsch besiedeltes Land zu verwandeln. Erste Todesopfer der deutschen Volkstumspolitik waren noch im Herbst 1939 10.000 bis 20.000 Polen, die zur Führungsschicht gezählt werden konnten, darunter zahlreiche katholische Geistliche. Bis zum deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 wurden 365.000 Polen aus den eingegliederten Gebieten deportiert. Danach endeten wegen Mangels an Transportmitteln und der unentbehrlichen Arbeitskraft der Polen die Deportationen. Die verbliebene Mehrheit der Polen wurde völlig entrechtet. Hunderttausende Polen mussten zur Zwangsarbeit ins Altreich gehen. Die Juden in den von Deutschland kontrollierten Gebieten wurden sofort völlig entrechtet und in zahlreichen Ghettos zusammengepfercht. Im Warschauer Ghetto vegetierten unter furchtbaren Bedingungen auf engstem Raum zeitweise 400.000 Menschen dahin, bevor sie zur Ermordung in die Konzentrationslager verschickt wurden. Die von den Nationalsozialisten geplante vollständige Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Europa wurde durch das System der Konzentrations- und Vernichtungslager, die vor allem im besetzten Polen eingerichtet wurden, nahezu erreicht. Nachdem die Juden 1941 in Ostpolen bereits zu Hunderttausenden von Einsatzgruppen der SS umgebracht worden waren, entstanden 1941 und 1942 in den kontrollierten Gebieten Konzentrations- und Vernichtungslager. Allein in ihnen wurden nach neueren Untersuchungen ca. 4,5 Millionen Juden aus dem deutschen Machtbereich ermordet. Mit Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Polnische Volksrepublik gegründet, die jedoch stark durch die Sowjetunion kontrolliert wurde. Erst 1989 kam es zu freien Wahlen, im Zuge derer die Solidarność-Bewegung die Macht übernahm. Eine neue Verfassung wurde angenommen und die bis heute bestehende Dritte Republik ins Leben gerufen. Radio Auslandsdienst auf Radio Helsinki 92,6 in Graz und weltweit übers Internet. Stefan, du wirst demnächst, also 2015, nach Guatemala gehen. Wann genau ist das? Wann genau ist es soweit? Also ich werde in 2 Wochen nach Guatemala gehen, am 18. Juli. Ja, mein offizieller Dienstantritt ist am 1. August. Ich werde schon ein bisschen früher hinfliegen, damit ich die Casa schon vorher ein bisschen kennenlerne und mir mein Vorgänger Kevin Fischler die Casa schon ein bisschen zeigen kann und mich einführen kann in die Arbeit. Hast du dich schon darüber informiert oder weißt du, was sind die Aufgaben dort? Wir hatten auch eine Sendung über die Casa Hoga vor 3-4 Sendungen, war das im Februar mit Stefan Holuber, der vorletztes Jahr in Guatemala war. Was erwartet dich dort? Also die Casa Hoga ist ein Kinderheim, das den Kindern aus ländlicher Gegend die Möglichkeit bietet, in der Hauptstadt von Guatemala in die Schule zu gehen. Das wird finanziert durch Stipendien aus Österreich und Deutschland. Und diese Kinder sind zu betreuen. Es ist darauf zu achten, dass sie erfolgreich die Schule abschließen. Also es ist Lernhilfe zu geben. Und ich bin auch für die Freizeitgestaltung an den Wochenenden zum Beispiel zuständig. Und ich bin einfach ein Ansprechpartner für die Kinder rund um die Uhr. Eine Frage noch, Stefan. Und zwar, hast du da schon alle Vorbereitungen getroffen? Bist du schon nervös, aufgeregt oder was? Wie sieht es jetzt aus, der Flug und so weiter? Ist alles schon organisiert? Ja, Flug ist organisiert. Auch die letzte Impfung habe ich vor einer Woche bekommen. Die letzten Vorbereitungen sind jetzt damit abgeschlossen. Ja, und ich blicke sehr positiv in die Zukunft und freue mich schon sehr auf die Kinder und auf die Casa Hoga. Wir freuen uns, dass du vielleicht dann 2016 bei uns ein Interview geben könntest über deine Erfahrungen. Ja, sehr gerne, natürlich. Spannendes, was da auf Stefan Käfer zukommt in Guatemala. Heute haben wir hier zu Gast drei besondere Gäste, die Teil des Landesreferats Steiermark sind und die uns einiges Spannendes erzählen werden und schon erzählt haben über ihre Vorbereitung, wie sie zum Auslandsdienst gestoßen sind und über ihre Tätigkeiten, die sie für den Verein bisher erledigt haben, gesprochen haben. Wir haben bereits mit Stefan Käfer gesprochen, der demnächst nach Guatemala aufbrechen wird. Und jetzt gehen wir weiter zu Andro Offenheimer. Er wird demnächst nach New York gehen und dort seinen Gedenkdienst absolvieren. Gehen wir wieder zu Andro. Andro wird 2016 erst nach New York gehen. Hast du dir das schon vorbereitet? Was sind deine Aufgaben dort? Was werden deine Aufgaben sein in New York? Also meine Vorbereitung, ich bin natürlich noch nicht so weit wie der Stefan, weil ich ja noch einige Zeit habe. Also von Wohnungssuche kann man noch nicht wirklich sprechen. Ich habe mir natürlich schon einmal die Gegebenheiten angeschaut und die Preise und dergleichen. Aber da bin ich natürlich noch nicht so weit. Ich habe mich mit der Stelle, da habe ich meinen Mentor, der wird erst im Februar dorthin gehen, also der vor mir geht, der geht im Februar bis August 2015, wird er dort an der Stelle sein, aber vor ein paar Jahren war schon mal der letzte dort, das ist der Roman Pfeiler, und der Roman Pfeiler hat mir schon einiges über die Stelle und über die Tätigkeiten dort erzählt. Das ist einerseits relativ viel Übersetzungsarbeit und da gibt es so eine Datenbank, wo sie die ganzen, und bei dieser Datenbank sammeln sie eben die, bei dieser Datenbank versuchen sie eben die ganzen gesammelten Dokumente einzuarbeiten und dafür, das wird ein Hauptteil meiner Arbeit dort sein. Dann gibt es noch kleinere Kurierdienste mit anderen jüdischen Organisationen oder Museen. Und darauf freue ich mich am meisten, wenn das klappen würde, dass ich ein paar Führungen geben könnte dort im Museum. Das hört sich alles sehr cool an und auch wir freuen uns, wenn du 2017 dann vielleicht uns noch ein Interview geben könntest. Mache ich sehr gerne, würde mich freuen. Cool. Jetzt gehen wir zum dritten im Bunde, last but not least, der Sven Opreschnik, der uns erzählen wird über das Übersetzungsreferat. Was tut das Übersetzungsreferat? Sven, was sind genau deine Aufgaben beim Übersetzungsreferat? Ich habe mich beim Übersetzerreferat spezialisiert auf die Sprache BKS, also Bosnisch-Kroatisch-Serbisch. Und dobar dan. Ja, dobar dan. Allerseits. Und hauptsächlich mache ich da Übersetzungen von Wikipedia-Artikeln, damit zum Beispiel das wie schon vorhin angesprochen, das Haus der Verantwortung noch präsenter wird oder überhaupt der Auslandsdienst allgemein, weil in anderen Staaten, wo es noch nicht unbedingt eine Einsatzstelle gibt oder gab, hat man noch nie etwas davon gehört. Und es ist auch in vielen nicht einmal bekannt, dass es in Österreich sogar noch eine Wehrpflicht gibt. Was sind jetzt deine konkreten Aufgaben beim Übersetzungsreferat? Was tut man dort? Was übersetzt man? Es werden einerseits einmal wichtige, also für den Gedenkdienst inhaltsspezifische Texte übersetzt, wie zum Beispiel das Haus der Verantwortung oder Braunau am Inn. Sind da sehr wichtige Themen. Andererseits ist es auch wichtig, dass man auch auf vielen anderen Sprachen über Stolpersteine oder überhaupt den Auslandsdienst allgemein lesen kann. Du wirst 2016 nach Sarajevo und nach Istanbul gehen. Wie kommst du auf diese Kombination? Also die Kombination ist mir jetzt nicht sofort eingefallen. Auf die Kombination kam ich, weil die Stellen doch so sehr unterschiedlich sind, aber kulturell da sehr viele Ähnlichkeiten sehe. Stichwort 100 oder 200, 300 Jahre osmanische Herrschaft in Bosnien. Sehr, sehr richtig. Da möchte ich eben insbesondere die geschichtlichen Hintergründe des Holocaust in zwei verschiedenen Ländern. Man kann seinen Auslandsdienst eben auch splitten. In zum Beispiel 2x6 Monate möchte ich mir die Geschichte eben von zwei Staaten ansehen. Und außerdem wird die Möglichkeit gegeben, auch noch Türkisch zu lernen, was nicht jedem geboten werden kann, worauf ich mich sehr freue, dass ich mich sprachlich weiterentwickeln kann. Danke, Sven. Und ich wünsche dir schon jetzt viel spannende Eindrücke in Sarajevo und in Istanbul. Auslandsdienst aktuell. Vor 2 Wochen fand das Auslandsdienst-Jahrestreffen des Jahrgangs 2016 in Linz statt. Und da wir ja 2 Vertreter des Jahrganges hier bei uns sitzen haben, und zwar Sandro und Sven. Die können uns jetzt aber berichten, was ist überhaupt das Jahrestreffen, was tut man dort? Also für jeden Jahrgang werden 2 Jahrgangstreffen organisiert. Das ist das einzige Mal, wo wirklich alle Kandidaten dieses Jahrgangs zusammenkommen. Und da einerseits ist natürlich ein großer Punkt des Jahrgangstreffens ist einmal eine Übereinstimmung, damit jeder auf dem gleichen Wissensstand ist, was ist zu tun in der Vorbereitung, was ist zu tun fürs Visum, wenn nötig. Und generell einfach solche Informationsfacts irgendwie zu sammeln. Und ein zweiter wichtiger Teil war auch die inhaltliche Vorbereitung. Wir hatten das Glück, eine Zeitzeugin bei uns begrüßen zu dürfen. Das war die Frau Anna Hackel. Bevor wir die Frau Anna Hackel getroffen haben, haben wir am Vortag den Film Mühlviertler Hasenjagd angesehen. Und die Frau Anna Hackel ist die jüngste der beiden Bauerntöchter. Und da hatten wir dann eben wirklich die einmalige Gelegenheit, eine direkte Zeitzeugin zu befragen, mit ihr zu reden und einiges von ihr zu lernen. Sehr interessant. Was gab es außerdem noch? Also abgesehen davon haben sich dann noch die Areas zusammengesetzt. Also wir haben alle unsere Einsatzstellen in so Areas zusammengefasst, sprich Nordamerika zum Beispiel, Westeuropa, Südosteuropa und Israel, die sind zusammengefasst. In diesem Zusammensetzen wurde dann noch genauer erklärt, was nötig ist für die gewisse Area. Da wurde dann zum Beispiel noch einmal auf das Thema Visum, Impfungen und dergleichen eingegangen. Im Zuge dessen wurden auch die Area-Sprecher gewählt. Die Area-Sprecher vertreten immer eine Area und ich glaube, da kann das Sven noch mehr dazu erzählen. Ja, Sven, wie sieht das aus mit den Areas? Der Area-Sprecher hat die Aufgabe, der wurde außerdem auch bei diesem Jahrgangstreffen gewählt, die gesamte Area zu vertreten und auch was den Kontakt zwischen den Areas betrifft, erleichtern. Außerdem hat ein Area-Sprecher auch die Aufgabe, seinen Kandidaten in der Area über ihre Vorbereitung zu sprechen und auch sie etwas zu überprüfen, damit niemand wirklich die Arbeit schleifen lässt und sich sehr gut auf seinen Auslandsdienst vorbereitet. Und wo bist du Area-Sprecher? Ich wäre zuständig für die Area Südosteuropa und Israel und diese Area umfasst Staaten von Bosnien bis Israel. Stichwort Mittelmeerraum. Demnächst wird es auch eine neue Stelle in Istanbul geben, wo Sven 2016 auch einen Teil seines Auslandsdienstes neben Sarajevo absolvieren wird. Jetzt am Ende unserer Sendung wollen wir uns noch kurz einmal beschäftigen mit der Frage, wie Sie sich auf Ihren Auslandsdienst vorbereiten. Mir geht es darum, Verantwortung tragen zu lernen, was nicht nur Schreiben von E-Mails in 48 Stunden betrifft, also auch beantworten, sondern auch das Lernen von Umgangsformen in dem jeweiligen Einsatzland, weil es wird nicht gern gesehen, wenn man einmal einen Botschaftsbesuch hat, weil man gerade eingeladen wurde und man mit, hey, wie geht's, alles klar, daher. Du siehst es auch als Vorbereitung auf, damit du einfach besser mit den hohen Leuten der Politik und Wirtschaft umgehen kannst. Ja, auf jeden Fall. Das ist neben der Literatur, die man für die Vorbereitung... Genau, und was machst du momentan derzeit für eine Vorbereitung? Du hast ja noch ein Jahr. Was sind deine Kernthemen in der Vorbereitung hier in Graz? Also grundsätzlich muss man mal sagen, dass es keinen Leitfaden gibt, wie man sich am besten vorbereitet für einen Auslandsdienst. Es gibt unterschiedliche Typen. Die einen lesen gern Bücher, die anderen engagieren sich in der Mittwochskonferenz, wozu ich eher erzähle. Also ich lerne sehr viel von den Gästen, Sven hat das Thema Umgangsformen und so schon angesprochen. Also das ist ein großer Teil meiner Vorbereitung. Andererseits interessieren mich auch die Veranstaltungen, die es gibt. Vor allem in Graz haben wir das große Glück, dass wir den Verein Clio haben. Das ist für die Gedenkdiener sehr gut. Da gibt es beinahe jede Woche mindestens eine Veranstaltung, die wirklich thematisch sehr gut für uns passt und wo man, wenn man hingeht, sich sehr gut auf seinen Dienst vorbereiten kann, die sehr gut thematisch für uns passt und wo wir uns sehr gut vorbereiten können. Danke, Andro. Und jetzt noch Stefan. Leiten wir über zum Stefan macht nämlich nicht Gedenkdienst wie unsere beiden Kollegen, sondern er macht Sozialdienst in Guatemala. Was sind hier die primären Unterschiede? Und Stefan, was hast du mitgenommen aus deiner Vorbereitungszeit? Bei dir ist die Vorbereitungszeit ja jetzt quasi zu Ende. Also im Vergleich zum Gedenkdienst gibt es im Sozialdienst auch ein eigenes Treffen, das Sozialdienstseminar. Das findet zweimal jährlich statt. Am letzten Sommer waren wir zum Beispiel auf einer Selbstversorgerhütte im Gesäuse, haben ohne Strom gelebt und mit nur einem kleinen Brunnen vor der Hütte. Das war auf jeden Fall ein sehr tolles Erlebnis. Haben uns untereinander auch sehr gut kennengelernt und mit der Problematik der Entwicklungszusammenarbeit und der Entwicklungshilfe auseinandergesetzt. Und zu meiner Einsatzstelle gibt es auch noch CHEA-Sitzungen. Die CHEA ist eine Gruppe von ehemaligen Freiwilligen der Casa Hogar, die sich weiterhin für die Einsatzstelle engagieren. Ich war bei drei diesen Sitzungen dabei, habe auch den Gründer der Einsatzstelle, Werner Römich, kennengelernt und auch viele aktuelle Geschichten meiner zukünftigen Einsatzstelle erzählt bekommen. Stefan, ich bedanke mich als erstes bei dir für das Interview und ich wünsche dir viel Spaß und viel positive Erfahrungen, die dein Leben prägen in Guatemala, da du jetzt in zwei Wochen schon losfliegst. Dankeschön und ich möchte mich auch bedanken, dass ich heute hier Gast sein hab dürfen vor meiner Abreise nach Guatemala. Wir sehen uns dann in einem Jahr hier auf Radio Auslandsdienst. Dankeschön. Und auch bei dir möchte ich mich bedanken, Andro, für das tolle Interview über die Mittwochskonferenz, Arbeit. Und ja, auch dir wünsche ich einen schönen Auslandsdienst dann in New York. Danke, ich habe mich gefreut, dass ich da sein darf und ich hoffe auch, dass ich danach noch ein bisschen was weiteres erzählen kann, vielleicht schon spezifischer zu meiner Stelle und habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit, mich vorzubereiten. Danke. Unbedingt dann, 2017. Danke. Und auch bei dir, Sven, möchte ich mich bedanken, dass du heute hier Zeit gefunden hast für diesen heißen Tag. Und ja, auch hier ein herzliches Dankeschön und ich wünsche dir viel Spaß in Sarajevo. Grüß mir die Cevapi und in Istanbul grüß mir den Erdogan. Vielen Dank für die Einladung und die einmalige Möglichkeit, bei Radio Helsinki zu sein. Und ich möchte auch gern einmal etwas genauer über meine Stellen reden. Das werden wir dann auch 2017 machen. Das heißt, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Ebenfalls. In dieser heutigen Sondersendung geht unsere erste Staffel nun offiziell zu Ende. Im Oktober 2014 sind wir gestartet mit dem Ziel, den Verein Auslandsdienst bekannter zu machen und euch die Welt in eure Wohnzimmer zu bringen. Ehemalige Gedenk-, Sozial- und Friedensdiener haben uns in insgesamt 8 Sendungen ihre Erfahrungen und ihre Erlebnisse in den Ländern geschildert, wo sie Auslandsdienst abgelästert haben. Wir sprachen über spannende Erlebnisse in Indien, die Felix Ina erlebt hat, gingen mit Julian Sommerauer nach Rom und haben viel über die Geschichte Italiens während des Faschismus erfahren. Mit Andreas Wintersberger machten wir einen Ausflug in den fernen Osten, nach China, und haben auch über seine Arbeit dort in Shanghai und den zweiten Teil seines Auslandsdienstes in Paris gesprochen. David Diefenthaler hat uns unser südliches Nachbarland Slowenien näher gebracht, das so nah und doch vielen so fremd ist. Paul Rathmeier hat uns nach Chicago mitgenommen und uns viel erzählt über die jüdische Gemeinde in dieser Stadt. Sozialdienst in Guatemala stand bei Stefan Holuber im Programm und Daniel Heim hat uns im Mai viel Interessantes über Oświęcim Auschwitz erzählt. Im Juni war dann Francesco Königsberger zu Gast und hat uns unser nördliches Nachbarland Tschechien näher gebracht. Von Guatemala über China bis nach Polen reicht die Palette der Länder, die wir euch hier schon vorgestellt haben. Uns ist es ein großes Anliegen, euch mehr über diese Welt zu erzählen, euch für ein Miteinander statt ein Gegeneinander zu begeistern. Wir haben uns in unserer Sendung viel mit dem dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte, den nationalsozialistischen Kriegsverbrechen, auseinandergesetzt. Wir wollen eine klare Botschaft mit jeder Sendung mitsenden, so wie das Verein Auslandsdienst seit vielen Jahren mit der Aussendung von Auslandsdienern weltweit verbreitet. Nie mehr soll so etwas passieren. Daher bedanken wir uns bei euch allen, dass ihr uns immer zuhört und wir freuen uns, wenn wir euch im Herbst, wenn die Staffel 2 mit neuen und interessanten Gästen beginnt, wieder zuhört. Im August gibt es ein Best-of aller bisherigen Sendungen, wie wir eben gehört haben. Alle diese bisherigen Sendungen könnt ihr natürlich auch nachhören, bereits jetzt unter radio.auslandsdienst.at. Natürlich freuen wir uns auch über ein Gefällt mir auf Facebook. Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer und wir hören uns dann wieder im September.